Wodka gibt's im Ausverkauf und es ist nach Saison. Am Abend wird es früher spät und wenn die Sonne untergeht, steht West-Berlin in Flammen. Das warme Braun auf deiner Haut ist über Nacht.